Nicht nur Zweifel kann unser Zeugnis kraftlos machen, auch Bitterkeit. Wenn wir nicht vergeben können, können keine Ströme lebendigen Wassers aus uns fließen. Wenn Jesus uns aber sagt, dass wir unsere Feinde lieben sollen, dann gibt er uns auch die Liebe, die er von uns fordert. In Afrika war ich in einer Gefängniszelle, in der ein zum Tode verurteilter junger Mann saß. Er sah gesund und stark aus. Wie tragisch, dass er jetzt sterben sollte. Ich setzte mich neben ihn und betete um ein Wort vom Herrn. Weißt du vom Kreuz Jesu Christi, an dem er die Sünde einer ganzen Welt getragen hat, auch deine Sünde? Er nickte. Glaubst du an Jesus Christus, dass er dein Erlöser sein will? Ja, ich liebe ihn, aber ich bin nicht immer treu gewesen. Die Politik hat meine Zeit und Kraft völlig in Anspruch genommen. Jetzt aber habe ich alle Sünde Jesus bekannt. Er hat mir vergeben. Wenn ich noch weiterleben darf, werde ich nur noch ihm dienen. Hast du den Leuten vergeben, die dich hierher gebracht haben? Deinen Gegnern, die vielleicht deinen Tod auf ihrem Gewissen haben? Nein, ich hasse sie. Das kann ich gut verstehen. Ich will dir ein Erlebnis erzählen. Während des Krieges in Holland habe ich Juden gerettet. Einmal kam ein Mann, der mir erzählte, seine Frau habe auch Juden geholfen und sei nun verhaftet. Er sagte, ihr Leben ist in Gefahr. Aber da ist ein Polizist, der will sie freilassen, wenn wir ihm 600 Gulden bezahlen, aber ich habe kein Geld. Da kann ich dir helfen, sagte ich, komm in einer Stunde zurück. In dieser Zeit habe ich die 600 Gulden dann zusammengebracht. Ich gab sie ihm für die Rettung seiner Frau. Er aber war ein Verräter. Seine Frau war gar nicht im Gefängnis. Der Feind hatte ihm aufgetragen, festzustellen, ob ich Juden retten würde. Da dachte der Mann, dabei kann ich auch gleich ein wenig Geld verdienen. Er ging nach Hause mit 600 Gulden in der Tasche. Aber nach 5 Minuten kam die Polizei, die unsere ganze Familie verhaftete. Als ich später hörte, dass dieser Mann uns verraten hatte, kam Hass in mein Herz. Ich hatte ihm nicht nur mein letztes Geld gegeben, sondern auch noch meine Freiheit verloren. Aber da las ich in der Bibel, dass Hass in Gottes Augen Mord ist. Matthäus 5, Vers 22. Da war ich froh, dass ich wusste, was ich mit meinem Hass tun musste. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist der Herr treu und gerecht, uns zu vergeben. Und das Blut Jesu macht uns rein von allen Sünden, die wir ihm bringen. Ich brachte meinen Hass zu Jesus. Er vergab und machte mein Herz rein mit seinem Blut. Nach dem Krieg wurde dieser Verräter zum Tode verurteilt. Ich schrieb ihm, was du getan hast, hatte zur Folge, dass mein Vater, 84 Jahre alt, mein Bruder, sein Sohn und meine Schwester im Gefängnis gestorben sind. Ich selber habe viel gelitten durch deine Schuld, aber ich vergebe dir alles, weil der Herr Jesus auch mir meine Sünden vergeben hat. Er wohnt in meinem Herzen, darum kann ich dir vergeben. Jesus will auch in dein Herz kommen und dich zum Kind Gottes machen. Bekenne ihm deine Sünde. Am Kreuz auf Golgatha hat er sein Blut vergossen für deine und meine Sünde. Er schrieb mir zurück, ich habe gebetet. Jesus, wenn du jemandem, der dir folgt, solch eine Liebe gegen seine Feinde gibst, dann gibt es noch Hoffnung für mich. Ich habe ihm meine Sünde bekannt. Und jetzt weiß ich, dass ich ein Kind Gottes bin, gereinigt durch das Blut Jesu. Nachdem ich dem Gefangenen diese Geschichte aus meinem eigenen Leben erzählt hatte, schrieb er seiner Frau einen Brief. Vergib meinen Mördern. Du kannst es nicht, ich kann es auch nicht, aber Jesus kann es. Wenn wir es nicht wollen, dann haben wir selbst keine Vergebung.